Erster, ihr sollt alle meine Regeln befolgen. Fügt nichts hinzu. Nehmt nichts weg. Zweiter, ein Prophet kommt zu euch. Er hat Träume. Er sagt ein Zeichen oder Wunder voraus. Dritter, das Zeichen oder Wunder geschieht. Der Prophet sagt, lasst uns anderen Göttern dienen. Ihr kennt diese Götter nicht. Vierter, hört nicht auf diesen Propheten. Jahwe, euer Gott, prüft euch. Er will wissen, ob ihr ihn liebt. Fünfter, folgt Jahwe, eurem Gott. Habt Respekt vor ihm. Haltet seine Regeln. Hört auf seine Stimme. Dient ihm. Sechster, tötet diesen Propheten. Er sprach gegen Jahwe, euren Gott. Jahwe führte euch aus Ägypten. Er machte euch frei. Der Prophet wollte euch von Jahwe wegführen. Entfernt so das Böse aus eurer Mitte. Siebter, dein Bruder oder dein Kind sagt heimlich, lasst uns anderen Göttern dienen. Auch deine Frau oder dein Freund sagt das. Ihr kennt diese Götter nicht. Eure Väter kannten sie auch nicht. Achter, das sind Götter von anderen Völkern. Sie wohnen nah oder weit weg. Neunter, hört nicht auf diese Person. Habt kein Mitleid. Schützt sie nicht. Verbergt ihre Schuld nicht. Zehnter, ihr sollt diese Person töten. Deine Hand soll zuerst zuschlagen. Dann die Hände des ganzen Volkes. Elfter, steinigt ihn zu Tode. Er wollte dich von Jahwe wegführen. Jahwe holte dich aus Ägypten. Dort warst du ein Sklave. Zwölfter, ganz Israel soll das hören. Sie sollen Angst haben. Niemand soll mehr so etwas Böses tun. Dreizehnter, Jahwe, dein Gott, gibt dir Städte zum Wohnen. Du hörst etwas über eine Stadt. Vierzehnter, böse Leute sind in der Stadt. Sie sagen zu den Bewohnern, lasst uns anderen Göttern dienen. Ihr kennt diese Götter nicht. Fünfzehnter, prüft das genau. Untersucht es gut. Wenn es wahr ist, dass dieses Böse geschah, sechzehnter, tötet die Bewohner der Stadt mit dem Schwert. Tötet auch alle Tiere. Zerstört alles in der Stadt. Siebzehnter, sammelt alles, was ihr findet. Bringt es auf den Platz. Verbrennt die Stadt und alles darin. Das ist ein Opfer für Jahwe. Die Stadt soll eine Ruine bleiben. Sie soll nie wieder gebaut werden. Achtzehnter, nehmt nichts von den zerstörten Dingen. Dann wird Jahwe nicht mehr zornig sein. Er wird euch Gnade zeigen. Er wird euch viele Kinder geben. Das hat er euren Vätern versprochen. Neunzehnter, hört auf Jahwe, euren Gott. Haltet alle seine Regeln. Tut, was vor Jahwe richtig ist.